Erster, der König schickte Boten. Diese holten alle wichtigen Männer aus Juda und Jerusalem. Zweiter, der König ging zum Tempel Gottes. Alle Männer und Frauen aus Juda und Jerusalem gingen mit. Priester und Propheten waren auch dabei. Man las ihnen das Gesetzbuch vor. Man hatte es im Tempel gefunden. Dritter, der König stand an einer Säule. Er versprach Gott: Wir wollen dir folgen. Wir wollen deine Regeln halten. Das ganze Volk gab dieses Versprechen auch. Vierter, der König sagte zu Priester Hilkia: Bringt alle Götzenbilder aus dem Tempel Gottes. Diese Bilder waren für Baal und Aschera. Man verbrannte sie draußen bei Jerusalem. Den Staub brachte man nach Bethel. Fünfter, er entfernte auch die Priester der Götzen. Diese Priester hatten für Baal und andere Götter geopfert. Sie taten das in den Städten Judas und um Jerusalem. Sechster, er brachte die Aschera-Statue aus dem Tempel Gottes. Man brachte sie ins Kidron-Tal vor Jerusalem. Dort verbrannte man sie. Man machte sie zu Staub. Den Staub warf man auf die Gräber. Siebter, er riss auch die Häuser ab. Diese Häuser waren für schlechte Dinge am Tempel Gottes. Dort machten Frauen Zelte für Aschera. Achter, er holte alle Priester aus den Städten Judas. Er machte die Opferplätze unrein. Dort hatten Priester geopfert. Er zerstörte auch die Götzenbilder am Tor der Stadt. Neunter, diese Priester durften nicht am Altar Gottes in Jerusalem dienen. Sie aßen aber mit ihren Brüdern. Zehnter, er machte auch den Ort Ben-Hinnom unrein. Dort durfte niemand mehr Kinder opfern. Man durfte sie nicht durch Feuer für Melech geben. Elfter, er entfernte die Pferde, die für die Sonne am Tempel Gottes standen. Könige von Juda hatten sie dort hingestellt. Er verbrannte auch die Sonnenwagen. Zwölfter, der König zerstörte die Altäre auf dem Dach von Ahas. Könige von Juda hatten sie gebaut. Er zerstörte auch die Altäre im Tempel Gottes. Manasse hatte sie gebaut. Er warf den Schutt ins Kidron-Tal. 13. Der König machte die Opferplätze unrein. Sie waren östlich von Jerusalem. König Salomo hatte sie gebaut. Er hatte sie für Götzen wie Astarte und Kamos gebaut. 14. Er zerstörte die Götzenbilder und Aschera-Statuen. Er füllte die Plätze mit Menschenknochen. 15. Er zerstörte auch den Altar in Bethel. König Jerobeam hatte ihn gebaut. Jerobeam hatte Israel zu schlechten Taten verführt. Josia verbrannte die Aschera-Statue. Er machte sie zu Staub. 16. Josia sah Gräber am Berg. Er ließ Knochen aus den Gräbern holen. Er verbrannte die Knochen auf dem Altar. So machte er den Altar unrein. Das war, wie Gott es gesagt hatte. 17. Josia fragte: Was ist das für ein Grab? Die Leute sagten: Das ist das Grab eines Mannes Gottes. Er kam aus Juda. Er sagte diese Dinge über den Altar in Bethel. 18. Josia sagte: Lasst ihn in Ruhe. Niemand soll seine Knochen stören. So blieben seine Knochen unversehrt. Auch die Knochen des Propheten aus Samaria blieben. 19. Josia zerstörte auch alle Opferplätze in Samaria. Könige von Israel hatten sie gebaut. Sie hatten Gott damit wütend gemacht. Josia tat dort dasselbe wie in Bethel. 20. Er tötete alle Priester der Opferplätze auf den Altären. Er verbrannte Menschenknochen auf den Altären. Danach ging er zurück nach Jerusalem. 21. Der König sagte zum Volk: Feiert das Passafest für Gott. Macht es so, wie es im Gesetzbuch steht. 22. So ein Passafest hatte man lange nicht gefeiert. Nicht seit der Zeit der Richter. Auch nicht in der Zeit der Könige von Israel und Juda. 23. Erst im 18. Jahr von König Josia feierte man dieses Passafest in Jerusalem für Gott. 24. Josia entfernte auch alle Zauberer und Götzen. Er entfernte alle schlechten Dinge in Juda und Jerusalem. Er tat das, damit das Gesetzbuch befolgt wurde. Priester Hilkia hatte es im Tempel Gottes gefunden. 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn. Er liebte Gott mit ganzem Herzen. Er folgte dem Gesetz von Mose genau. Nach ihm gab es auch keinen König wie ihn. 26. Aber Gott war immer noch sehr wütend. Er war wütend auf Juda. Manasse hatte Gott sehr wütend gemacht. 27. Gott sagte, ich werde Juda von mir wegnehmen. So wie ich Israel weggenommen habe. Ich werde Jerusalem und den Tempel verlassen. Ich hatte gesagt, mein Name soll dort sein. 28. Mehr über Josia und seine Taten steht im Buch der Könige von Juda. 29. In Josias Zeit zog Pharao Necho aus Ägypten in den Krieg. Er kämpfte gegen den König von Assyrien. König Josia ging ihm entgegen. Pharao Necho tötete Josia in Megiddo. 30. Josias Diener brachten seinen toten Körper von Megiddo. Sie begruben ihn in Jerusalem. Die Leute machten Josias Sohn Jehoahas zum König. 31. Jehoahas war 23 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal aus Libna. 32. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er war wie seine Väter. 33. Pharao Necho nahm Jehoahas gefangen in Ribla. So konnte er nicht König in Jerusalem bleiben. Pharao Necho verlangte viel Silber und Gold vom Land. 34. Pharao Necho machte Josias Sohn Eliakim zum König. Er gab ihm den Namen Joachim. Jehoahas nahm er mit nach Ägypten. Dort starb Jehoahas. 35. Joachim gab dem Pharao das Silber und Gold. Er musste das Geld vom Volk einsammeln. Jeder musste etwas geben. So konnte er es dem Pharao Necho liefern. 36. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda aus Ruma. 37. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er war wie seine Väter.